Joy. Residence in the Mix mit Jerome. Alle DJ-Sets bekommt ihr jederzeit in der Enjoy-App. Breathe the pressure. Come play my game, I'll test ya. Psychosomatic, etiquette insane. Breathe the pressure. Come play my game, I'll test ya. Psychosomatic, etiquette insane. Inhale, inhale, you're the victim. Party so hard, sure I was dead, and then I woke up with a song in my head. And it goes like. And it goes like. Song in my head. And it goes like. And it goes like this. And it goes like. And it goes like this. My room key, I lost my phone, my dignity. Open my eyes, I'm laying at the beach. Morning, still buzzing. And I gotta tell you, man, yeah. I partied so hard, sure I was dead, and then I woke up with a song in my head. And it goes like. And it goes like. And it goes like. Goes like. I partied so hard, sure I was dead, and then I woke up with a song in my head. Song in my head. Yeah. And it goes like. Yeah. And it goes like this. Yeah. and it goes like this. DJ-Sets. Die Enjoy Residence in the Mix. Jetzt mit Jerome. Don't wake me.

hardcore motherfucker. In the Mix, euer Party-Warm-Up mit den Enjoy Residents. Im Radio und jederzeit in der Enjoy-App. Peace up, A-Town down.

track out. Watch your bass bins, I'm telling you. Watch your bass bins, I'm telling you. Und jederzeit in der Enjoy App. Die Enjoy Residence. Jerome in the Mix. Und vielleicht, denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Und du sagst, du denkst an mich. Die Lüge zeichnet dein Gesicht. Und es stirbt ein Stück in mir. Weil du mich nicht mal vermisst. Bitte geh weit weg und nimm das Chaos weg von mir. Verlass der Trümpf, mein Atem schwer. Ertrink ich trotzdem in Tränen mehr. I can't get no sleep.

für noch mehr DJ-Sets. Die Enjoy Residence in the Mix. Jetzt mit Jerome. Heute Nacht, ich hab Bock und das geb ich heute aus mit dir im Club. Ulala, komm zu mir, wir machen Party heute Nacht. Oh Baby, schenk dein Bad. Baby, drop it on the low, yeah, oh. Komm, lass uns von dir los, Baby, let's go. Es wird so heiß wie in L.A. San Diego. Before I hit, drück mich auf Play, gib mir zu Akon. Ich bin ein G wie 50 Z. Sie liebt meine Musik und schenkt ihren Bad hin zu mein Lied. Ich bin so drunk und noch zu lab. Sie fragt mich, willst du smoken? Hab noch bisschen Marihuana, yeah. Sie will Louis Vuitton auf ihrem Bad, will kein Fashion Nova. Sie will Patron und normal, keine Jackie Cola. Baby Girl, weiß, I'm the next one in Germany. Deshalb geh sie heute mit mir ran. Egal, on the low, yeah, oh. Komm, lass uns von hier los, Baby, let go. Es wird so heiß wie in L.A., San Diego. Before I hit, drück ich auf Play, gib dir zu Akon. Baby, drop it on the floor. I like the way you move, ooh la la. Baby, sei meine Begleitung heute Nacht. Ich hab Bock und das geb ich heute aus mit dir im Club. Ooh la la, komm zu mir, wir machen Party heute Nacht. Oh Baby, schenk dein Bad. Baby, drop it on the low, yeah, oh. Komm, lass uns von dir los, Baby, let go. Es wird so heiß wie in L.A., San Diego. Before I hit, drück mich auf Play, gib mir zu Akon. When you look into my eyes, tell me where